haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Puppensammler. Wenn man zu einem neuen Klienten fährt, muss unser eins auf einiges gefasst sein. Ich traf schon auf Messi-Wohnungen, auf unglaublichen Reichtum, auf leere Zimmer und Unmengen von Kitsch. In der Wohnung von Herrn Dickelmann stieß ich auf zahlreiche Puppen. Das ist Philip Maloney. Er ist Privatdetektiv und er wird dafür sorgen, dass Fritz, Evi und Laura zu uns zurückkommen. Sie sprechen mit den Puppen. Dazu sind sie doch da, dass man mit ihnen spricht und dass man sich um sie kümmert. Sprechen die Puppen auch mit ihnen? Ja, natürlich, aber nicht so wie diese Computerpuppen. Na, die mag ich nicht. Ich mag nur echte Puppen. Normalerweise spielen Kinder mit Puppen. Na und? Spielen nur Kinder Computerspiele? Es gibt doch das Kind im Mann, haben Sie noch nie was davon gehört? Aber eigentlich spiele ich nicht mit den Puppen. Ich lebe mit ihnen. Bei einem erwachsenen Mann mit einem speziellen Hobby kommt schnell ein gewisser Verdacht auf. So nicht. Das hat nichts mit Erotik zu tun, gar nichts. Wir haben hier eine etwas spezielle Wohngemeinschaft. Was ist mit dem da drüben? Weshalb muss er in der Ecke sitzen? Das ist Johann. Er ist böse. Ich werde einen neuen Platz für ihn suchen. Apropos suchen. Sie erwähnten am Telefon, dass ich nach etwas suchen soll. Genau. Fritz, Evi und Laura. Vor allem Evi. Sie ist so bezaubernd und intelligent. Die drei Puppen sind ausgebüxt. Eigentlich sind es vier. Aha. Die Brigitte ist auch weg. Aber die kann meinetwegen wegbleiben. Sie ist dumm und weigert sich, im Haushalt mitzuhelfen. Jemand ist in ihre Wohnung eingebrochen und hat die Puppen gestohlen. So muss es gewesen sein. Sind die Puppen wertvoll? Unbezahlbar! Sie haben einen tollen Charakter. Also bis auf Brigitte und den da in der Ecke. Ein guter Charakter ist unbezahlbar. Aber einen Sammelwert haben die Puppen nicht. Ich verdiene nicht genug, um mir antike Puppen leisten zu können. Ich gehe zum Trödler. Er weiß schon, auf was ich Wert lege. Auf den Charakter. Genau, ja. Aber den spürt man erst nach ein paar Tagen. Ich habe auch schon Puppen zurückgebracht. Geld kriege ich dafür nicht. Aber böse Puppen haben einen schlechten Einfluss auf die anderen. Wie viele Puppen besitzen Sie? Neben den 14 hier im Wohnzimmer gibt es noch 65 weitere. Die meisten schlafen gerade. Weshalb sollte jemand einbrechen und Puppen stehlen? Ich habe da einen Verdacht. Als ich vor einigen Tagen mit drei neuen Puppen nach Hause kam, fühlte ich mich verfolgt. Am nächsten Tag klingelte eine Frau und sagte, dass sie mir eine Puppe abkaufen wollte. Eine ganz bestimmte Puppe? Sie konnte nicht einmal sagen, welche es war. Sie wollte reinkommen und sich alle Puppen anschauen. Ich habe die Tür zugeknallt. Wie sah die Frau aus? Ziemlich groß. Vielleicht um die 40, schlechte Zähne, schiefe Zähne. Aber sonst nicht hässlich. Und sie ging an einer Krücke. Als Sie den Verdacht hatten, dass Ihnen jemand folgt, hatten Sie da gerade neue Puppen gekauft. Ja. Leider auch den Johann. Ah. Den bösen Johann. Haben Sie gesehen? Das macht er immer. Mein neuer Klient schnalzte mit der Zunge und schüttelte den Kopf. Die Puppe hatte sich keinen Millimeter bewegt. Mein Klient suchte auf seinem Handy ein Foto, auf dem die verschwundenen Puppen zu sehen waren. Ich fuhr mit gemischten Gefühlen und einem kleinen Vorschuss zu jenem Trödler, bei dem mein Klient den bösen Johann gekauft hatte. Ja, den Herrn Dickelmann kenne ich gut. Er kommt fast wöchentlich vorbei. Und schaut sich neue Puppen an. Er ist eigentlich der einzige Grund, weshalb ich noch Puppen annehme. Ohne ihn würden die alle nur Staub ansetzen. Leider habe ich bis heute nicht begriffen, nach welchen Kriterien er sich die Puppen aussucht. Bei manchen ist er sich sofort sicher, dass er sie nicht will. Bei anderen ist er unmittelbar begeistert. Es hat aber nichts mit ihrem Äußeren zu tun. Er hat schon eine ungewöhnlich hässliche Puppe gekauft, aber auch schon wunderschöne. Für ihn ist der Charakter entscheidend. Das sagen die Mädchen doch auch immer. Aber am Schluss schwärmen sie für den bestaussehenden Jungen. Als Herr Diggelmann zuletzt hier war, fühlte er sich beobachtet. Er hat mir davon erzählt, auch dass jemand bei ihm Puppen gestohlen hat. Ehrlich gesagt glaube ich, dass er immer mehr in eine Fantasiewelt abdriftet. Es war keine Frau hier, die an einer Krücke ging. Ich habe ein ziemlich gutes Gedächtnis, was Menschen betrifft. Daran würde ich mich erinnern. Sie glauben, dass sich Herr Diggelmann auch den Einbruch und Diebstahl nur einbildet? Er hat doch sicherlich längst den Überblick über all die Puppen verloren. Ich bedankte mich bei ihm, verließ das Geschäft und beobachtete ihn von der gegenüberliegenden Straßenseite aus. Er griff zum Handy und rief jemanden an. Dabei schaute er sich um. Als er mich entdeckte, wandte er sich ab. Ich fuhr zurück zu meinem Klienten. Herr Fricker? Nein, das ist ein hochanständiger Mann. Wenn er eine neue Puppe kriegt, ruft er mich an und legt sie beiseite. Er macht auch immer faire Preise. Fricker hat einen guten Charakter. Nicht wie Johann. Wo steckt er denn? Ich hab ihn in einen Schrank gesperrt. Ah ja. Ja, das geht so nicht weiter. Er verweigert jegliche Kooperation. So etwas ist mir schon lange nicht mehr passiert. Mir kam Fricker ein wenig suspekt vor. Nein. Eine hochanständige Puppe, dieser Fricker. Guter Charakter. Für Sie sind Menschen ebenfalls Puppen. Was? Nein. Menschen sind Menschen und Puppen sind Puppen. Sie sagten soeben, dass Fricker eine hochanständige Puppe ist. Sagte ich das? Ja. Das ist nur, weil mir Fritz, Evi und Laura so fehlen. Es herrscht eine getrübte Stimmung im Haus. Spüren Sie das nicht? Ist Ihnen noch nie die Idee gekommen, dass Sie psychische Probleme haben? Das hat meine Schwester auch behauptet. Bis ich den Kontakt zu ihr abbrach. Meine Schwester sammelt Schuhe. Tonnenweise. Sie sagt, dass man Schuhe anziehen kann und sie einen praktischen Wert haben, im Gegensatz zu Puppen. Aber selbst wenn sie täglich andere Schuhe trägt, liegen noch 100 rum, die sie nie trägt. Nein, habe ihr vor ein paar Jahren gesagt, dass ich nichts mehr mit ihr zu tun haben will. Diese blöde Puppe. Ihre Schwester ist eine blöde Puppe? Nein, die Brigitte. Ach so. Sie sieht meiner Schwester irgendwie ähnlich. Aha. Ich habe das aber erst bemerkt, als sie auf dem Sofa saß. Sie schaut mich genauso an wie meine Schwester. Nein, die Brigitte will ich nicht zurück. Aber den Fritz, die Evi und die Laura schon. Bitte bringen Sie mir die drei zurück. Er sagte, dass er den Puppen etwas zu essen kochen müsse und ob er für mich auch einen Suppenteller auf den Tisch stellen solle. Ich malte mir aus, zusammen mit all den Puppen eine Suppe zu löffeln und schüttelte den Kopf. Den Abend verbrachte ich in einer Bar. Die aufs Übelste tätowierte Frau hinter der Theke versuchte mich aufzuheitern. Die guten Männer trinken Whisky oder Gin oder beides. Die guten Männer sind jetzt nicht in einer Bar. Die Schlimmen sind zu Hause und stellen sich vor, wie toll es wäre, in einer Bar eine Frau aufzureißen. Für einmal ist es mir nur nach Whisky. Das will ich auch schwer gehofft haben. Meine Frau ist eine Kampflesbe, die es mit jedem Mann aufnimmt. Sie sind verheiratet. Hat sich so ergeben. Und es funktioniert, weil die eine tagsüber und die andere nachts arbeitet. Wer hält es denn schon den ganzen Tag mit jemandem aus? Ist doch kein Wunder, wenn sich die Leute gegenseitig die Köpfe einschlagen. Nähe braucht Distanz, sonst wird es ungemütlich. Und Meloni braucht einen weiteren Whisky. Es ist so schlimm. Ich arbeite für einen Mann, der Puppen sammelt. Dann wäre ein doppelter Whisky angemessen. Wenn Sie es sagen. Einfach oder doppelt? Weder noch. Immer so kurz nach Mitternacht werde ich vernünftig. Schade, um diese Zeit kann man sich mit keinem mehr unterhalten. Männer sind ab Mitternacht für nichts mehr zu gebrauchen. Sie müssen das ja wissen. Ich kriege hier einiges mit. Bin immer auf dem neuesten Stand. Hat aber auch seine Schattenseiten. Vor allem, wenn ein Polizist Stammgast ist. Das wiederum interessiert mich sehr. Ist morgen überall online und gedruckt. Eine Frau ist ermordet worden in der Stadt. Nur zu. Vielleicht bestelle ich noch ein Glas. Vor allem ein Detail wird die Leute beschäftigen, weil es so grausam ist. Manche mögen es blutig. Die Frau ging an einer Krücke. Ach. Wer tut denn sowas? Wissen Sie was? Ich tippe auf einen Mann. Ich nehme einen Doppelten. Das gefällt mir. Sie grinste und füllte mein Glas. Offenbar waren diese Puppen nicht ungefährlich. Die Frau, die meinem Klienten folgte, war tot. Nicht auszudenken, was mit Fritz, Evi und Laura geschehen war. Mein Klient hatte die Nachricht aus dem Radio erfahren und mich um 7.25 Uhr angerufen. Der letzte doppelte Whisky hämmerte in meinem Schädel und ich sagte Herrn Diggelmann, dass ich ihn aufsuchen würde. Nach einer halbstündigen Dusche und gut einem Liter Kaffee fühlte ich mich lebendig genug, um ihn zu besuchen. 2 Stunden und 25 Minuten. So lange benötigte nicht einmal meine Ex-Frau am Morgen. Sie waren verheiratet. 2 Jahre, 36 Tage und 12 Stunden. Lassen Sie mich raten. Sie haben sie wegen einer Puppe verlassen. Sie packte eines Tages ihre Sachen und ging. Mir war es ganz recht. Ich hatte mehr Platz für meine Puppen. Was ist mit Fritz, Evi und Laura? Das weiß ich nicht. Diese Ungewissheit bringt mich noch um. Sie jammern, während die Frau an der Krücke ermordet worden ist? Was kann ich denn dafür? Es hat etwas mit Ihren Puppen zu tun. Sie sind doch ganz harmlos. Warten Sie, jetzt wird mir einiges klar. Brigitte ist das Problem. Sie hat die Frau getötet. Eine Puppe, die eine Frau tötet. Warum nicht? Heutzutage ist doch alles möglich. Es gibt doch schon Roboter, die demente Menschen pflegen. Pflegen, nicht töten. Das ganz Gute und das ganz Schlimme sind miteinander verwandt. Das habe ich in einem Buch gelesen. Auch das noch. Sie lesen gescheite Bücher und werden trotzdem nicht klug. Das ist aber klug. Es geht darum, dass alles, was extrem ist, zueinander findet. Links und rechts, oben und unten, gut und böse. Wer es übertreibt, wird wie sein Feind und umgekehrt. Das hilft uns jetzt nicht weiter. Oh, Fritz, Evi und Laura sind in Lebensgefahr. Sie müssen handeln, Maloney. Ich werde mich um die Puppen kümmern. Sie haben garantiert ein Trauma davon getragen. Ach. Das ist schlimm, das muss man jahrelang therapieren. Bei Puppen geht das einfacher. Haben Sie eine Ahnung? Vor allem die Evi, die ist extrem sensibel. Es sind Puppen. Eine Frau ist ermordet worden und es hat etwas mit den Puppen zu tun. Darum sollten wir uns kümmern. Ich kümmere mich um meine Puppen. Sie können meinetwegen Mörder jagen. Das kann ich nur, wenn mich jemand bezahlt. Nochmals 500. Aber dann ist genug. Wenn ich kein Geld mehr habe, kann ich mir keine Puppen kaufen. Das wäre eine Katastrophe. Er hob dramatisch seine zitternden Hände. Danach ging er zu einem Schrank und kam mit Geldscheinen zurück, die aussahen, als hätte er sie täglich gebügelt. Mir sollte es recht sein. Dank den Hinweisen braver Journalistinnen und Journalisten war es mir ein leichtes, die Wohnadresse der Verstorbenen ausfindig zu machen. Ich klingelte auf gut Glück und hatte Glück. Was ist denn noch? Ihr Zimmer wurde doch schon untersucht. Ich bin ganz privat hier. Philip Maloney, Privatdetektiv. Ich check das alles nicht. Was wollt ihr alle von Paula? Sie ist tot und das ist zum Heulen. Aber kann man nicht einfach akzeptieren, dass es Idioten gibt, die Leute ermorden? Eine etwas seltsame Ansicht für jemanden, der mit einer ermordeten Frau zusammenlebte. Sie ist mir auf den Wecker gegangen. Aber dass sie getötet wird, das wollte ich nicht. Ich möchte es schön haben in meiner Wohnung. Alles sauber und gepflegt. Sie aber war das Chaos. Sie wusste nicht mal, wie man einen Staubsauger benutzt. Das ist doch krank. Wie lange wohnten Sie mit ihr zusammen? Ein halbes Jahr. Eine reine Zweckgemeinschaft. Kein Mensch mit einem kleinen Einkommen kann sich eine Dreizimmerwohnung leisten. Paula vermietete ein Zimmer und ich suchte ein Zimmer. Was war Paula für ein Mensch? Chaos, das sagte ich doch schon. Wenn ich mich auf sie verlassen hätte, wäre der Kühlschrank immer leer gewesen. Gekocht hat sie auch nicht. Aber gegessen hat sie gerne, wenn ich gekocht habe. Ich kann nämlich kochen. Sogar indisch oder thailändisch. Ah ja. Das mochte sie. Aber nicht mal etwas ans Essen bezahlt hat sie. Mochte sie Puppen? Was ist das denn für eine bescheuerte Frage? Hat sie Ihnen nie etwas über Puppen erzählt? Das ist doch krank! Wir haben über Männer geredet, nicht über Puppen. Sie mochte die weicheren Typen, ich eher die härteren. Über Puppen haben wir nie geredet. Kann ich mir mal Ihr Zimmer ansehen? Geht nicht. Die Polizei will das nicht. Und wenn ich durchs Schlüsselloch gucke? Was sind denn Sie für eine? Aber mir ist das egal. Oder wollen Sie etwa nachher auch durch mein Schlüsselloch gucken? Also, wenn ich in meinem Zimmer bin? Mich interessiert nur das Zimmer von Paula. So sind sie, die Männer. Strange. Aber okay, gucken Sie. Sie zeigte auf eine Tür und ich kniete mich nieder und guckte durch das Schlüsselloch. Auf einem kleinen Sofa sah ich drei Puppen. Zwei weibliche und eine männliche. Eine fehlte. Ich bedankte mich bei der Mitbewohnerin, die mich mit hochgezogenen Augenbrauen verabschiedete. Mein Klient reagierte euphorisch auf meine Beobachtung. Das ist großartig! Ist diejenige, die fehlt, Brigitte? Ich glaube eher die Evi. Das ist gar nicht gut. Ausgerechnet die Sensibelste. Was wohl mit ihr geschehen ist? Vielleicht ist sie woanders in dem Zimmer. Können Sie nicht einfach nachschauen? Das kann ich nicht. Was geschieht denn jetzt mit den Puppen? Wenn die ermordete Frau rechtmäßige Erben hat, gehören die Puppen zur Erbmasse. Aber die Puppen gehören mir! Sie können ihre Ansprüche geltend machen, aber vermutlich werden Ihnen die Erben die Puppen gerne überlassen. Das ist alles so verwirrend. Weshalb hat die Frau die Puppen gestohlen? Das war tatsächlich die entscheidende Frage. Um etwas mehr zu erfahren, fuhr ich ins Polizeipräsidium. Die Polizistin, die mich empfing, war über 1,80 Meter groß und hätte in jeder Modezeitschrift einen guten Eindruck hinterlassen. Was starren Sie mich so an? Ich bin mir unzählige Jahre den Anblick eines trübseligen Geistes gewohnt. Und jetzt das. Ich habe keine Zeit für so etwas. Mich interessiert die Frau, die gestern Nacht ermordet worden ist. Sind Sie mit ihr verwandt? Nein, aber ich hätte sachdienliche Hinweise. Tatsächlich? Ich bin Privatdetektiv. Meine Hinweise sind immer sachdienlich. Nicht, wenn Sie Philip Maloney heißen. Was hat das mit meinem Namen zu tun? Mischen Sie sich nicht in unsere Arbeit ein. Sie möchten gar nicht wissen, womit ich Ihnen bei den Ermittlungen helfen könnte. Doch, aber wir machen hier keine Geschäfte. Ich möchte nur einige Angaben zur Person. Paula Z., sie hat bei einer sehr alten Dame gearbeitet, sich um die Rechnungen und Korrespondenz gekümmert. Diese ist vor einigen Wochen verstorben, da die alte Dame keine Angehörigen mehr hatte, übernahm Paula Z. die Wohnungsauflösung. Besaß die alte Dame Puppen? Woher soll ich das wissen? Worauf wollen Sie eigentlich hinaus, Maloney? Im Zimmer, in dem Paula Z. lebte, werden Sie 3 oder 4 Puppen finden. Das wissen wir bereits, es sind 3 Puppen. Dann fehlt eine, die Evi. Die Puppen haben Namen? Sie wurden meinem Klienten gestohlen. Paula Z. hat Puppen gestohlen und wurde deshalb von ihrem Klienten ermordet? Er hat damit nichts zu tun. Weshalb sollte jemand eine Frau wegen einer Puppe ermorden? Das war eine gute Frage und ich hatte keine Antwort darauf. Die Polizistin bat mich, noch einmal alles zu wiederholen. Sie hämmerte es in Windeseile in den Computer, bedankte sich und ignorierte mich fortan. Ich fuhr noch einmal zur Wohnung der Ermordeten. Frau Kipfer schien froh zu sein, dass ihr jemand ein wenig Gesellschaft leistete. Sie zeigte auf die ominöse Zimmertür und schüttelte den Kopf, als ich sie darum bat, noch einmal durch das Schlüsselloch blicken zu dürfen. Das ist schon ein wenig krank. Ich möchte nur ganz sicher sein, dass es Evi ist, die fehlt. Hab ich irgendeinen neuen Megatrend verpasst? Ich meine, das mit den Puppen. Paula hat sich zuvor nie für Puppen interessiert und jetzt interessieren sich plötzlich alle für diese hässlichen Dinge. Hatte Paula einen Freund? Sowas Ähnliches. Ein Liebhaber. Hab's nicht richtig kapiert. Er ist 2-mal hier aufgetaucht. Sie sind dann sofort in ihr Zimmer. Also, ich lausche nicht. Aber es war schon seltsam. Die beiden haben geflüstert. Das kann bei Liebespaaren vorkommen. Das war das Geflüstert. Sie haben also doch gelauscht. Ach, nur ein wenig. Über was haben die beiden geflüstert? Nur Zahlen. Hä? 20, 25, 30, 31... Paula sagte die Zahlen, der Mann sagte nein, dann sagte sie eine neue Zahl und so weiter. Sie haben verhandelt. Kann schon sein. Worauf haben Sie sich geeinigt? Ach, ab 31 habe ich nicht mehr zugehört. Wahrscheinlich ging es um Prozente. Ach, kann schon sein. Waren da die Puppen schon im Zimmer? Nein, das war davor. Haben Sie gesehen, wann Laura mit den Puppen ankam? Nein, ich arbeite tagsüber und es geht mich auch nichts an. Aber gewundert haben Sie sich schon. Hab mich nicht überrascht, dass sie solchen Müll anschleppt. Das passte zu ihr. Haben Sie Laura tot aufgefunden? Ja. Es war schrecklich. Da war überall Blut. War die Wohnungstür abgeschlossen? Nein, die war offen. Laura hat sie oft offen gelassen. Langsam formte sich das Ganze für mich zu einem Bild. Ich fuhr zu meinem Klienten und bat ihn, mir das Foto, auf dem Evi zu sehen war, auf dem Computer zu vergrößern. Wir starrten beide auf die hübsche Puppe. Sie sieht so unschuldig aus. Sehen Sie den Schmuck? Billiger Tand. Vielleicht auch nicht. Sieht so aus, als habe jemand den Schmuck extra für die Puppe angefertigt. Sehen Sie? Sehen Sie? Ja. Da hat es eine kleine Kette, die unter dem Kleid ist. Ja, ja, das ist mir nie aufgefallen. Auf solche Dinge achte ich nicht. Weshalb sollte jemand diese Puppe stehlen? Sie denken, dass der Schmuck echt ist und wertvoll. Aber das hätte doch Herr Fricker merken müssen. Wahrscheinlich hat er sich die Puppe gar nicht richtig angeschaut, sondern gleich Sie angerufen. Wie viel haben Sie bezahlt? 40 Franken. Können Sie mir das Bild ausdrucken? Sie haben es schon auf Ihrem Handy. Ich möchte einen Ausdruck. Also gut. Wissen Sie schon, ob es Erben gibt, mit denen ich über Fritz und Laura reden kann? Ich schüttelte den Kopf und fuhr zum Trödelhändler. Das Geschäft hatte geschlossen. Doch durch ein Fenster sah ich Andreas Fricker. Er saß auf einem Stuhl und hielt eine Puppe in der Hand. Dazu bewegte sich sein Kopf langsam hin und her. Es dauerte eine Weile, bis er reagierte, als ich an die Fensterscheibe klopfte. Schließlich ließ er mich rein. Ich wollte das nicht, das müssen Sie mir glauben. Sie wollten niemanden töten. Ich bin nicht so. Ich wurde wütend, weil sie sich nicht an die Abmachung hielt. Die Prozente, die Sie mit ihr vereinbart hatten. Sie wissen davon? Erzählen Sie mir die ganze Geschichte. Paula kam regelmäßig vorbei und brachte mir Dinge aus der Wohnung einer alten Frau. Ich gab ihr für einige Sachen 200 Franken. Aber dann kam sie mit dem üblichen Zeug, das sich kaum noch verkaufen lässt. Alte Wanduhren und so. Aber da waren auch 4 Puppen. Ich hatte ja einen guten Abnehmer, also zahlte ich ihr je 10 Franken. Zumindest eine würde mir Dickelmann schon abkaufen, dachte ich. Es kam aber noch viel besser. Er nahm mir alle 4 für 100 Franken. Ein gutes Geschäft, dachte ich. Aber dann geschah etwas. Paula rief mich völlig außer sich an und fragte, ob ich die eine Puppe noch hätte. Die mit dem Schmuck. Es ist unglaublich, aber es ist mir nicht aufgefallen. Ich habe sie gar nicht angesehen. Wozu auch? Ich wusste ja nicht, worauf Dickelmann aus ist, welche Art Puppen ihm gefallen und welche nicht. Paula sagte, dass sie so etwas wie ein Testament gefunden habe. Nicht ganz korrekt, aber fast. Darin schrieb die alte Frau, dass ihr Vermögen an eine Stiftung ausbezahlt werden soll. Der Schmuck, den eine der Puppen trage, sei über 250.000 wert. Da wurden auch Sie hellhörig. Der Vermieter hat mir gekündigt. Spätestens Ende Jahr ist Schluss. Ich finde kein Ladenlokal mehr, das ich bezahlen könnte. Ich habe keine Ersparnisse, keine Vorsorge. Auf mich wartet die Sozialhilfe. Und dann kam die Puppe. Paula hatte sich das Knie verdreht und war darauf angewiesen, dass ihr jemand half. Ich bot ihr an, die Puppe zu ihr zurückzubringen, aber ich wollte zumindest einen Drittel des Geldes. Darauf haben wir uns zum Schluss dann auch gereinigt. Sie brachen bei Dickelmann ein und stahlen 4 Puppen. Ich wollte nicht, dass es offensichtlich ist, auf welche Puppe ich es abgesehen hatte. Ja. Ich wollte auch sonst noch etwas mitlaufen lassen, aber in seiner Wohnung sieht man nur Puppen. Also ließ ich es bleiben. Und dann brachten Sie die Puppen zu Paula und dort kam es zum Streit. Sie wollte mir plötzlich nur noch 1.000 Franken geben. Was für eine Frechheit! Ich habe sie angefleht und ihr von meiner schwierigen Situation berichtet. Sie wollte mich aus der Wohnung schmeißen. Da ist mir die Hand ausgerutscht. Das ist gewaltig untertrieben. Ich war völlig aufgelöst und verzweifelt. Es war, als würde mir jemand den Lottoschein, mit dem ich gewonnen habe, aus der Hand reißen. Fricker bat mich, ihn ins Polizeipräsidium zu begleiten. Dort angekommen, traf ich auf 2 bekannte Gesichter. Eines gehörte meinem Klienten und das andere einer Polizistin. Sie sind der Mörder von Paula Z. Ich wollte das nicht. Sie enttäuschen mich, Herr Fricker. Ich dachte immer, Sie seien eine Puppe mit Charakter. Wovon redet er? Er ist Tag und Nacht von Puppen umgeben. Diese Polizistenpuppe, die sieht gut aus. Aber ich zweifle an Ihrem Charakter. Wenn Sie das wiederholen, sind Sie verhaftet. Auf der Stelle. Das kommt mir bekannt vor. Tun Sie mir einen Gefallen, Herr Dickelmann, begeben Sie sich in Behandlung. Von einer Puppe ohne Charakter lasse ich mir nichts sagen. Können wir jetzt vielleicht ein ausführliches Geständnis haben? Ich gestehe gar nichts. Ich habe Paula getötet. Und was ist mit Evi? Haben Sie die auch getötet? Evi ist eine Puppe? Sie lebt. Kann ich sie sehen? Sie gehört zum Beweismaterial und wird von der Polizei sichergestellt. Niemand darf meine Evi sicherstellen. Ich könnte den sozialpsychologischen Notfalldienst alarmieren. Evi hat keine psychischen Probleme. Die Brigitte, die hat Probleme. Und der Johann, der auch. Aber Evi ist ein Sonnenschein. Ich werde eingesperrt und solche Menschen lässt man unbehelligt ihren Wahn leben? Was redet diese Puppe? Und Sie, Maloney? Haben Sie einen guten Charakter? Das müssen andere entscheiden. Ich kann nicht mehr. Ich will in eine Zelle. Und ich will meine Evi. Und ich will etwas zu trinken. Der Mörder bleibt hier, die anderen verschwinden. Sie ist keine Puppe. Sie ist wie meine Schwester. Wie viele Schuhe haben Sie? Die Polizistin sah ihn mit einem durchdringenden Blick an. Dickelmann senkte seinen Kopf und schwieg. 2 Wochen später erhielt ich von ihm ein Foto zugeschickt. Es war ein Selfie mit 2 neuen Puppen. Dickelmann strahlte. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Puppensammler.